Hochzeit in Gefahr. Bürgermeisterin Gutherz und Henrietta waren schon seit dem frühen Morgen in der Abenteuerbucht unterwegs und verteilten Briefumschläge. So eine süße Briefträgerhenne. Die nächsten, die Post bekamen, waren die Fellfreunde. Oui! Henrietta, Ryder ist auf dem Spielplatz. Mit einem Umschlag im Schnabel lief das Huhn auf Ryder zu. Oh, hallo Henrietta. Was hast du denn da? Ist das für mich? Aber das Huhn wollte den Umschlag nicht loslassen. Jetzt mal nicht so schüchtern, kleines Hühnchen, du schaffst das. Zögernd machte Henrietta ein paar Schritte vorwärts. Komm, gib ihn mir, oder auch nicht. Aber Bürgermeisterin Gutherz wusste Rat. Oh, sieh mal, was haben wir denn da? Da hat jemand seinen Maiskolben verloren. Henrietta liebte Mais und kaum hatte sie die Leckerei entdeckt, ließ sie den Umschlag fallen und begann zu picken. Oh. Endlich konnte Ryder den Umschlag öffnen. Das ist ja eine Einladung zur Hochzeit von Alfred und Yumi. Alle Bewohner der Abenteuerbucht werden da sein. Könntet ihr bei der Vorbereitung helfen? Ja, natürlich, das machen wir. Die Fellfreunde waren begeistert. Ich liebe Hochzeiten. Juhu! Und alles zu schmücken. Whee! Und sich fein zu machen. Und Saltos. Und ein schönes, warmes Schaumbad. Baden ohne mich. Das Nasswerden lohnt sich. Es gibt ganz viele super leckere Sachen. Ja, Marshall hat recht. Aber zuerst werden die Tische gedeckt und die Scheune wird geschmückt. Keine Feier zu groß, keine Pforte zu klein. Essen. Die Fellfreunde machten sich gleich auf den Weg zu Yumis Bauernhof, wo die Hochzeit stattfinden sollte. Die Scheune, die sie schmücken sollten, war ziemlich groß. Und als erstes kümmerten sich Chase und Zuma um die lange Festtafel. Ich werde immer besser. Der Meister im Tischdecken. Ja! Wie findet ihr meine Serviettenkanone? Die ist super. Ryder und Rocky waren für die Dekoration verantwortlich. Rosa Luftballon ist fertig. Unser Ballonstrauß auch. Ryder band die Luftballons zusammen und Sky verteilte sie an der Decke der Scheune. Auf, Flügel! Auch Kulinda bekam ein paar Ballons an ihre Hörner gebunden. Kulinda, du siehst richtig hübsch aus. Marshall und Rubble schmückten währenddessen die Scheune von außen. Der kleine Feuerwehrhund stand auf seiner Leiter und befestigte eine Girlande über dem Scheunentor. Warte, Marshall, ich helf dir! Rubble ist der Retter! Die Bulldogge hob das Ende der Girlande mit dem Greifer seines Schaufelbaggers hoch und schwenkte es zu Marshall. Wunderschön sah das aus. Yumi und Bauer Alfred strahlten. Ryder, ich bin begeistert. Das habt ihr toll hingekriegt. Das wird die traumhafteste Traumhochzeit der ganzen Abenteuerbucht. Das fand Henrietta auch und flatterte begeistert auf Marshalls Feuerwehrhelm, der ihm prompt über die Augen rutschte. Henrietta, ich sehe nichts mehr. Marshall zappelte so sehr herum, dass die Feuerwehrleiter, auf der er stand, sich wild im Kreis herumdrehte. Er versuchte, sich an der Girlande festzuhalten, riss sie dabei aber an einer Seite herunter, schwang sich an ihr durch die Luft, bekam dabei aber Rocky zu fassen und zog ihn mit. Bis beide auf der Erde landeten. Im Nu war die Girlande wieder an ihrem Platz. Als alles für die Hochzeit vorbereitet war, machten sich die Fellfreunde auf den Rückweg. Und sie wurden bereits erwartet. In Katis Hundesalon. Ihr werdet morgen alle wunderschön aussehen. So ein weiches Fell. Ja, vom Bürsten. Oh, Kati, ich bin schon so aufgeregt. Hochzeiten sind so schön. Aufgeregt hopste Sky auf und ab, während Rubble ganz entspannt ein Schaumbad nahm. Rocky, das musst du ausprobieren. Muss ich nicht. Ich habe gerade erst gebadet. Letzten Monat. Der kleine Mischling war wirklich sehr wasserscheu. Rocky, dein Fell ist staubig und überhaupt nicht mehr schön. Wenn ich mich schüttle, ist der Staub weg. Doch aus Rockys Fell kam so viel Staub, dass er Katzi mit einnebelte. Die kleine graue Katze musste niesen und sprang von ihrem Kratzbaum auf Rockys Rücken. Der erschrak so sehr, dass er einen Satz nach vorn machte. Genau auf das Skateboard, das dort stand. Das fuhr sofort los, prallte gegen die Badewanne und Rocky und Katzi fanden sich neben Rubble im Wasser wieder. Ah, toll, so ein Schaumbad, was? Aber Kathi hatte nur Augen für die dunklen Wolken, die am Himmel aufzogen. Oh, das sieht nach Unwetter aus. Hoffentlich ist das morgen wieder vorbei. Doch der Himmel war jetzt pechschwarz. Wind kam auf und er wurde in der Nacht zu einem schweren Sturm. Die Böen waren so stark, dass sie sogar einige Dachziegel vom Scheunendach lösten und zu allem Übel auch noch das Tor aus seiner Verankerung rissen. Die ganze Wand fiel einfach um. Yumi und Alfred waren entsetzt, als sie den Schaden bemerkten. Oh nein, die Scheune! Was machen wir denn nun? Zum Glück ist den Tieren nichts passiert. Hier können wir keine Hochzeit feiern, so wie das aussieht. Müssen wir auch nicht. Ich weiß, wer uns hilft. Langsam ließ der Sturm nach und das Gewitter zog weiter. Die Sonne ging gerade auf, als Ryders Pawpad ihn aus dem Schlaf riss. Hier ist Ryder. Tut mir leid, dass ich dich geweckt habe. Aber es ist etwas passiert. Auf dem kleinen Bildschirm erschien die Scheune. Beziehungsweise das, was noch von ihr übrig geblieben war. Oh nein, der Sturm hat die Hochzeitsscheune ziemlich zerstört. Wenn wir es nicht schaffen, sie zu reparieren, fällt die Hochzeit aus. Wir kommen und helfen euch. Keine Scheune zu groß, keine Pforte zu klein. Paw Patrol, zur Zentrale. Ryder braucht uns. Die Fellfreunde waren noch sehr müde. Trotzdem war es Ehrensache, dass sie sofort kamen, wenn Ryder sie rief. Doch Rubble, Marshall und Rocky tapsten schlaftrunken in den Bollerwagen vor ihren Hundehütten, der sich allerdings jetzt selbstständig machte. Glücklicherweise rollte er genau in den gläsernen Fahrstuhl der Einsatzzentrale, wo die anderen bereits warteten. Verwundert schob Rubble seine Schlafmaske zurück. Habe ich was verpasst? Der Fahrstuhl brachte die Hunde hinauf in die Einsatzzentrale. Und unterwegs schlüpften alle in ihre Anzüge. Aber als sie oben ankamen, war einer von ihnen allerdings wieder eingeschlafen. Rubble! Rubble! Ich komme, ich bin wach! Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Der stand bereits vor dem großen Bildschirm. Es tut mir echt leid, dass ich euch so früh geweckt habe. Ich habe gerade einen Anruf bekommen von Bauer Alfred und Yumi. Der Sturm hat die Dekoration weggeweht und viel kaputt gemacht. Oh nein, fällt die Hochzeit jetzt etwa aus? Ich glaube nicht, es ist eine ziemlich große Aufgabe, aber wir schaffen das. Rubble, du und dein Kran, ihr transportiert das Holz für die Reparatur der Scheune. Rubble ist der Retter! Rocky, ich brauche dich und dein Werkzeug, damit wir das Dach und die Wand der Scheune reparieren können. Nicht verschwenden, wiederverwenden. Sehr gut. Ihr wisst, wir haben nicht viel Zeit, um das alles zu schaffen. Ich brauche alle Pfoten, die ich kriegen kann, um die Hochzeitsfeier zu retten. Alles klar! Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Die Hunde flitzten zur Rutsche und sausten sie hintereinander nach unten bis ins Erdgeschoss, wo ihre Fahrzeuge parkten. Im Nu waren sie startklar. Ryder war bereits die große Stange heruntergesaust und erwartete sie auf seinem roten Quad direkt vor der Einsatzzentrale. Es konnte losgehen. Sie rasten über die Brücke und dann durch die Straßen der Abenteuerbucht, wo alle Bewohner ihnen Platz machten. Wie immer, wenn die Paw Patrol einen Einsatz hatte. Bäuerin Yumi und Bauer Alfred waren sehr erleichtert, als sie die Freunde kommen sahen. Danke, dass ihr uns helfen wollt. Der Sturm hat alles durcheinander gebracht. Vielleicht sollten wir die Hochzeit absagen. Nein, ich glaube, wir kriegen das hin. Sie machten sich an die Arbeit. Als erstes lud Rocky die heruntergestürzten Holzbretter auf seinen Recycling-LKW und brachte sie zur Scheune. Einfach hier abladen, Rocky. Danke. Dann hob Rubble die Bretter mit dem Greifarm seines Baggers nacheinander hoch und legte sie vorsichtig auf den dazugehörigen Dachstützen ab. Und wie komme ich jetzt da hoch? Ich heb dich mit dem Kran hoch. Das ließ sich Rocky gern gefallen. Er schwebte durch die Luft und legte sofort los. Schraubenzieher! Sorgfältig befestigte er die Bretter. Eines nach dem anderen. Chase und Sky suchten unterdessen die heruntergefallenen Ziegel zusammen. Die Dachziege hätten wir schon mal. Was? Skys Blick fiel auf den Schweinestall, wo sich zwei Schweinchen gerade aneinander kuschelten. Oh, seht mal, wie süß. Rüsselchen und Rüsselinchen. Die beiden sahen auch ziemlich verliebt aus. Aber nun rief Ryder die Fellfreunde zusammen. So, seid ihr alle bereit? Dann stellen wir die Wand auf. Oh, da bin ich schon. Zuerst befestigten sie den Greifarm an dem umgekippten Scheunentor. Na, dann leg mal los. Vorsichtig setzte Rubble den Greifarm in Bewegung, während die anderen von unten nachschoben. Und hoch mit dir! Gemeinsam richteten sie das Scheunentor auf, bis alles wieder an seinem Platz war. Naja, fast alles. Ich, Hilfe! Marshall hing nämlich am Scheunendach. Oh oh! Marshall? Ich wollte euch helfen und hab vergessen, dass ich loslassen muss. Halb so schlimm. Na komm. Voller Vertrauen ließ der kleine Dalmatiner sich fallen. Hui. Und Ryder fing ihn auf. Danke, Ryder. Bis auf die Dachziegel war nun alles wieder heil. Aber Marshall und Rocky waren ein eingespieltes Team. Hammer! Doch viel Zeit blieb ihnen nicht mehr. Das Hochzeitsessen! Wir müssen uns beeilen! Sie arbeiteten so schnell sie konnten. Geschafft! Gut gemacht! Aber wir sind noch nicht fertig. Was noch fehlt, ist der Wetterhahn. Doch auch der war im Nu wieder an seinem Platz. Das war's. Die Scheune ist repariert. Und die Dekoration hängt auch wieder. Gut gemacht, Fellfreunde. Die ersten Gäste trafen ein und Alfred und Yumi waren überglücklich, dass ihre Hochzeit wie geplant stattfinden konnte. Die Paw Patrol hat die Hochzeit gerettet. Vielen Dank für deine Hilfe. Das hätte ich ohne meine Freunde nicht geschafft. Bürgermeisterin Gutherz nahm das Brautpaar in der Scheune in Empfang. Schön, dass wir die Hochzeit nicht absagen müssen, aber wo bleiben die beiden anderen Turteltäubchen? Turteltäubchen? Ja, Rüsselchen und Rüsselinchen. Oh, da ist ja das zweite glückliche Paar. Was, Rüsselchen und Rüsselinchen? Heiraten die etwa auch? Ich finde, sie passen gut zusammen. Alfred und Yumi, Rüsselchen und Rüsselinchen. Hiermit erkläre ich euch zu Mann und Frau und Schweinchenmann und Schweinchenfrau. Ihr dürft eure Bräute küssen. Die Hochzeit war noch viel schöner, als alle es sich vorgestellt hatten. Wie schön, ich fange gleich an zu weinen. Aber wer wirklich Tränen in den Augen hatte, war Chase. Alles in Ordnung? Ja klar, ich freue mich nur so für die beiden. Dann begann die Feier. Hey, ja! Alle Hochzeitsgäste tanzten und lachten. Oh ja! Und feierten zusammen ein fröhliches Fest. Und Rüsselchen futterte so viel Hochzeitstorte, dass Bauer Alfred eingreifen musste. Das hast du dir so gedacht. Du heiratest heute zwar auch, aber du bekommst nicht die ganze Hochzeitstorte. Den Rest der Torte ließ sich Kulinda schmecken. Dann stellten sich Yumi und Rüsselinchen mit dem Rücken zu ihren Gästen. Der Brautstrauß wird nicht aufgefressen. Den werfen wir. Fertig? Eins, zwei, drei! Die Brautsträuße flogen durch die Luft. Ich hab ihn! Hopp, ich hab ihn! Den einen fing Bürgermeisterin Gutherz. Ja. Und den anderen erwischte Sky. Dass die beiden dabei im Matsch landeten, störte niemanden. Und dann wurde weiter gefeiert. Die ganze Nacht hindurch.